Ja, begrüße ich Sie auch nochmal, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank erstmal an die demokratischen Komitees Palästinas in Berlin für die Einladung an BDS Berlin, dass ich heute hier vertrete. Und vielen Dank auch, weil es uns eine große Ehre ist, dass wir hier und heute am Tag für die palästinensischen Gefangenen sprechen können. Wie jedes Land, das erobert wird und kolonisiert wird, wird die einheimische Bevölkerung, die sich dagegen zur Wehr setzt und auch nur dagegen protestiert, unterdrückt, eingesperrt und manchmal auch ermordet. Das zionistische Projekt Israel ist dabei keine Ausnahme. Die Gefangennahme von Aktivistinnen ist elementarer Bestandteil des Unterdrückungsapparates, der notwendig ist, um die palästinensische Bevölkerung zu kontrollieren und in Schach zu halten. Israel bekommt dabei Unterstützung von vielen Regierungen, Institutionen und Firmen weltweit, ohne die die jahrzehntelange Unterdrückung und Kolonisierung nicht aufrechterhalten werden kann. Als Solidaritätsgruppe zu Palästina ist es daher naheliegend, dass wir auf Unterstützung der israelischen Politik aufmerksam machen und auch in die Zukunft diese verhindern wollen. Und wo, wenn nicht hier, können wir mehr bewirken? Das zurzeit wirksamste Mittel gegen die israelische Politik der Unterdrückung und Kolonisierung ist die internationale BDS-Kampagne. Im Folgenden möchte ich euch daher 5 gute Gründe darlegen, warum ich mich dazu entschlossen habe, in dieser weltweiten Kampagne mitzumachen. Am Ende meines Vortrages möchte ich darüber hinaus auf 2 weltweite Kampagnen hinweisen, die unmittelbar mit den palästinensischen Gefangenen und den Zuständen in den israelischen Gefängnissen für palästinensische Gefangene zu tun haben. Aber lassen Sie mich zuerst zu den 5 Punkten kommen. Der erste Grund: die BDS-Kampagne überwindet die Aufspaltung der Palästinenserinnen. Die BDS-Kampagne bezieht sich auf alle Palästinenserinnen weltweit, auf die Palästinenserinnen unter israelischer Besatzung in Westbank und Gaza, auf die Palästinenserinnen in Israel und auf alle palästinensischen Flüchtlinge weltweit. Ein weiterer Grund: die BDS-Kampagne ermöglicht das Mitwirken vieler Menschen. Menschen aus der BDS-Kampagne sind in vielen Ländern engagiert in verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen. In Gewerkschaften, in kirchlichen Kreisen, in antimilitaristischen Bewegungen, in Antidrohnenkampagnen, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus sind in der BDS-Kampagne zahlreiche Schwerpunkte gegen ganz bestimmte israelische Firmen und Einrichtungen entstanden. In der sogenannten Israeli Apartheid Week, die jedes Jahr Ende Februar, Anfang März stattfindende Aktionswoche, die ursprünglich an Universitäten nur stattgefunden hat und heute in einem weitaus größeren Spektrum weltweit stattfindet. In der internationalen Stop the JNF Campaign, der Kampagne gegen die Machenschaften des jüdischen Nationalfonds. In der Kampagne gegen zahlreiche landwirtschaftliche Firmen wie Mehadrin, Araba und Hadi Klein, in Kampagnen gegen den Wassersprudler SodaStream und die Kosmetikfirma Ahava. Und ganz aktuell in der Kampagne Kick Out Israel from FIFA. Ende Mai ruft diese Kampagne dazu auf, beim alljährlichen Treffen aller FIFA-Mitglieder in Zürich zu demonstrieren mit der Forderung Ausschluss von Israel aus der FIFA. Es gibt also zahlreiche Anknüpfungspunkte für sehr viele Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen und Hintergründen. Ein weiterer Grund für die BDS-Kampagne: sie bestimmt den Rahmen und benennt klare Ziele. Die BDS-Kampagne ist kein Selbstzweck. Wer sich ihr anschließt, weiß von Anfang an, wohin die Reise geht. Die BDS-Kampagne, die von weiten Teilen der palästinensischen Zivilgesellschaft initiiert wurde, fordert die Einhaltung internationalen Rechts für alle Palästinenserinnen und Palästinenser, wie sie bereits in den UN-Resolutionen 242, 181 und 194 festgelegt sind. Sie fordert also die Beendigung der Besatzung und Kolonisation allen arabischen Landes und das Einreißen der Mauer, die Anerkennung des Grundrechts der arabisch-palästinensischen Bevölkerung in Israel, und sie fordert die Respektierung, den Schutz, die Förderung der Rechte der palästinensischen Flüchtlinge, in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in der UN-Resolution 194 vereinbart wurde. Der vierte Grund, warum ich mich in der internationalen BDS-Kampagne engagiere: die Kampagne zeigt bereits heute nach 10 Jahren Wirkung und kann auch zahlreiche Erfolge zurückblicken. Das Ziel politischer Arbeit ist oftmals hoch gesteckt, dass es kaum erreichbar scheint. Nicht so in der internationalen BDS-Kampagne. Das Erreichen der 3 Ziele bestimmt den Rahmen unseres Handelns. Und jeder noch so kleine Schritt dorthin ist bereits ein Erfolg. Wir alle sind bereits heute sehr überrascht, wie schnell diese Kampagne Wirkung zeigt. Dank des Internets und der sogenannten sozialen Netzwerke konnte die BDS-Kampagne in den ersten 10 Jahren ihres Bestehens weit größere Erfolge erzielen als beispielsweise die Kampagne gegen das Apartheid-System in Südafrika, die als Vorbild dient. Ein fünfter Grund und, wie ich finde, ein äußerst wichtiger Grund: die Kampagne ermöglicht es, die Handlanger und Profiteure der israelischen Politik in jedem einzelnen Land direkt anzusprechen. Denn in fast jedem Land profitieren Firmen und Institutionen von den Menschen- und Völkerrechtsverletzungen der israelischen Regierungen. In Deutschland sind das Firmen wie beispielsweise Heidelberg Zement mit ihrer Tochter Hanson Israel, die in der Westbank Bodenschätze abbaut und nach Israel verbringt. Ein klarer Verstoß gegen die 4. Genfer Konvention. Die Firmengruppe Max Bögel profitiert vom Ausbau der Schnellbahnstrecke von Tel Aviv nach Jerusalem, die durch die besetzte Westbank führt. Ein klarer Verstoß gegen die 4. Genfer Konvention. Die Rüstungsfirma Rheinmetall macht Geschäfte mit der israelischen Rüstungsfirma Israel Aerospace Industries, die zusammen Drohnen für den Einsatz in Afghanistan und für kommende Kriege produzieren. Die Kaufhauskette Galeria Kaufhof, wie so viele andere auch, verdient mit beim Verkauf von Produkten, die in den illegalen israelischen Siedlungen oder richtigerweise Kolonien in der Westbank hergestellt werden, darunter Produkte der Kosmetikfirma Ahava und Wassersprudelhersteller SodaStream. Die BDS-Kampagne bietet also zahlreiche Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Wir müssen nur erkennen, in welchen Bereichen Politik, Institutionen und Firmen in Deutschland gemeinsame Sachen mit der israelischen Politik machen und von der Besatzung, Kolonisation und Apartheid profitieren. Und wie versprochen, jetzt noch 2 Kampagnen, die zu dem heutigen Thema passen. In Bezug nämlich auf die palästinensischen Gefangenen gibt es innerhalb der BDS-Kampagne zurzeit 2 große Kampagnen. Eine gegen die britische Sicherheitsfirma G4S und die andere gegen den US-amerikanischen Computerhersteller Hewlett-Packard, auch bekannt unter dem Kürzel HP. Die britische Sicherheitsfirma G4S unterstützt Israel bei der Unterhaltung von Gefängnissen und Verhörzentren und stellt verschiedenste Dienstleistungen im Sicherheitsbereich für Israel zur Verfügung. Die Kampagne gegen G4S ist eine sehr erfolgreiche Kampagne in verschiedenen Ländern. Sie trägt dazu bei, dass das Unternehmen nicht nur in Skandinavien, auch in Schottland und England immer mehr Aufträge, zum Beispiel im Bereich des Objektschutzes, verliert. Bei Ausschreibungen für neue Aufträge bekommt die weltweit agierende Firma seltener den Zuschlag. Und dass auch so eine große Firma wie G4S solche Verluste nicht auf Dauer verkraften kann, zeigen erfolgreiche Kampagnen in anderen Bereichen. So zum Beispiel das französische Unternehmen Veolia, das erst kürzlich bekannt gab, sich aus den besetzten palästinensischen Gebieten zurückziehen zu wollen. Für uns in Deutschland jedoch eignet sich G4S nicht zu einer umfassenden Kampagne. Die Firma ist hier gar nicht tätig. Aber der US-amerikanische Computerhersteller Hewlett-Packard dagegen verkauft seine Dienstleistungen und Produkte auch hier. Hewlett-Packard betreibt Informationstechniken für die israelische Regierung und das Militär, zum Beispiel zur Personenidentifikation an israelischen Militärkontrollpunkten und für die israelische Marine, die die Belagerung des Gazastreifens durchsetzt. Deshalb haben bereits zahlreiche kirchliche Institutionen in den USA ihre Investitionen aus diesem Unternehmen zurückgezogen. Darüber hinaus bietet Hewlett-Packard technische Dienstleistungen für die israelische Gefängnisbehörde, Bereitstellung von zentralen Servern und Wartungsarbeiten sowie E-Mail-Speicherung und Archivierung. Wer also seine Unterstützung und Solidarität mit den palästinensischen Gefangenen über diesen Tag hinaus zeigen und deutlich machen möchte, den rufe ich daher auf, keine Produkte mehr von Hewlett-Packard zu kaufen, bis die Firma ihre schmutzigen Geschäfte mit dem israelischen Repressionsapparat einstellt und keine Profite mehr von der Unterstützung der israelischen Besatzung, Kolonisation und Apartheid macht. Und ja, Freiheit für Khalida Jarrah, für Ahmed Sadat, für Marwan Barghouti, für Lina Khatab, für die Harris Boys. Ganz einfach, Freiheit für alle palästinensischen Gefangenen.